Das sind unsere Schlagzeilen. Einbruch in Steinke, Wünschebaum-Aktion und HSG empfängt Hameln. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Der Kreisverband für Wasserwirtschaft hat eine Photoionisationsstation für den Abwasserentsorgungsbetrieb Stolzenau am Klärwerk installiert. Diese sorgt dafür, dass unangenehme Gerüche neutralisiert werden. Der alte Biofilter war zu klein und arbeitete nicht richtig. In den Gasen aus dem Klärwerk können aggressive chemische Verbindungen entstehen, die sogar Beton angreifen können. In der Photoionisationsstation werden diese Verbindungen unschädlich gemacht. Der Verein Hafensänger und Puffmusiker hat es sich auch in diesem Jahr wieder zur Aufgabe gemacht, bedürftigen Kindern und Jugendlichen zu Weihnachten einen Wunsch zu erfüllen. Mehr dazu verrät Oliver Wolf. Also wir haben über die Nienburger und Hoher Tafel sind wir an Kinder rangekommen, denen es finanziell nicht so gut geht aus dem Elternhaus, und diese Kinder haben auf einen Stern einen Wunsch geschrieben. Und diese Sterne hängen jetzt im Nienburger Kino und im Kino von Hoja und hoffen darauf, dass die Bevölkerung diese Sterne abnimmt und diese Wünsche erfüllt. Das ist die Aktion. Zu einem Einbruch kam es in der Nacht zum Donnerstag in einer Vereinsgaststätte in Steinke. Bislang unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf, entwendeten aus dem Gastraum einen Flachbildfernseher sowie rund 50 Schachteln Zigaretten. Anschließend flüchteten sie durch die Terrassentür. In der Gaststätte hatte es bereits in der Vergangenheit Einbrüche gegeben. Die Polizei Steinke hofft nun auf Zeugenhinweise. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Am kommenden Samstag steht für den Handball-Oberligisten aus Nienburg das nächste Heimspiel an. Gegner der HSG ist der VfL Hameln. In der Tabelle sind beide direkte Konkurrenten. Die HSG steht auf dem 4. Platz, der VfL einen Zähler dahinter auf Rang 5. Trainer Dirk Pauling hat den Gegner bereits analysiert. Abwehr ist sehr gut mit einem überragenden Torhüter und das verbunden dann mit einem Tempospiel. Vor allem die erste Welle, die Außen sind sehr schnell weg. Und da ist auf jeden Fall große Gefahr. Und wenn wir im Angriff zu früh abschließen, schlechte Wurfentscheidungen nehmen, dann können wir ganz schnell uns umdrehen und den Ball wieder im Tor wiederfinden. Beginn der Begegnung ist Samstag um 19.30 Uhr in der Nienburger Merbachhalle. Danke, Philipp. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.